Feind wie eine Wand. Das Signal erklingt, das Geschrei beginnt, die Schlacht gelingt. Mein Schwert richtet so viele, mein Inneres versinkt. Die größte Freude war der Krieg, ich war dabei, hab ihn eins geliebt. Doch wo ist der, der ersehnte Frieden? Werde ich ihn wohl je erleben? Nie mehr töten, nie mehr hassen, nur aufgeschrieben, nur Waffen schweigen, doch wieder töten, weil Gott die Zeit zerstöre Leben, es ist so weit. Hier die Toten liegen, ein Teil in mir zerbricht, sie werden nie. Altes Leben weggewischt. Ich fahr auf einem Schiff in die Schlacht hinein. Nur Mut und Glaube hilft mein Inneres allein. Die größte Freude war der Krieg. Ich war dabei, hab ihn eins geliebt. Doch wo ist er, der ersehnte Frieden? das Wort zum Töten schwur, bald ist es wieder.